Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Ausgabe vom Black Stories Podcast. Folge 18 vom April 2009. Der Black Stories Podcast wird euch präsentiert von blog.juba.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Black Stories Podcast. Mein Name ist Stefan und falls ihr René vermisst, der ist in dieser Folge leider nicht dabei. Aber ich habe mir hier zwei tolle Leute gesucht, das heißt, ich bin heute mal auswärts unterwegs und wir machen heute mal ein Black Stories Podcast mit Simone und Dirk. Hallo ihr beiden. Hallo Stefan. Ja. Hi. Hi. Oh, Simone sagt was. Dazu muss ich sagen, sie hat seitdem das Mikro läuft nichts gesagt. Und ja, Dirk hatte schon sich Sorgen gemacht. Aber ja, ich muss das alles aufhören, die Fragen dann. Ja. Ich muss dann für zwei reden. Genau. Ja, eine neue Ausgabe vom Black Stories Podcast und wieder mit einer spannenden Hörergeschichte. Ich kann schon so viel sagen, kommt diesmal von Jan W. Und Jan, falls du uns hörst, sei gespannt, gleich geht's los. Erstmal müssen wir nochmal die Regeln erklären, weil ich habe erfahren, Simone kennt die Black Stories eigentlich noch nicht so. Und ja, das ist ja kein Problem, dann wirst du sie jetzt kennenlernen. Und zwar ist es so, es sind mysteriöse, morbide Geschichten. Und zu jeder Geschichte gibt es sozusagen einen Titel, also eine Situation. Und ihr müsst halt durch clevere Fragen versuchen rauszukriegen, was dahinter steckt. Warum, weshalb und wieso. Na? Und das nach Möglichkeit nur mit Ja und Nein Fragen, also die ich mit Ja und Nein beantworten kann. Denn ich bin der Gebieter. Ich bin euer Gebieter. Mm. Ja. Und sexy. Ich hab die Spielleitung. Genau. Kann ich auf das kommen. Ja. Und ich versuche euch natürlich dann mit meinen Antworten entsprechend auf die richtige Fährte zu locken. Und falls ihr irgendwie auf einem völlig falschen Dampfer seid, dann sage ich euch das schon. Gut. Denn ich will ja nicht, dass ihr euch blamiert. Ist lieb. Zu spät. Ja, zu billig. Genau. Ja, damit sollten ja die Regeln klar sein. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt ganz langsam an. Eine neue Black Story. Und Simone hat sich Zettel und Stift bereitgelegt und guckt jetzt ganz auf den. Ja, wer schreibt, der bleibt, ne? Kann ich nur sagen. Genau. Weisheiten, die das Leben schreibt. So ist es. Also von Simone kann man noch was lernen. Okay, jetzt geht's los. Der Titel der heutigen Black Story heißt: Weil Enricos Schnitzereien so beliebt waren, musste Klaus sterben. Und jetzt seid ihr dran. Wie ich lese das Wort Schnitzereien? Noch mal. Ja, weil Enricos Schnitzereien so beliebt waren, musste Klaus sterben. Kannte Klaus Enrico? Ihr könnt ja kurz schon mal beraten, ich werde mir nochmal die Geschichte dazu durchlesen, damit ich nichts falsch mache. Okay. Klaus, ein Messer. Enrico und Schnitzereien. Genau, vielleicht kannten die sie. So, ja, dann legt mal los. Deine erste Frage war ja: Kannte Enrico Klaus? Klaus. Nein. War Klaus ein Kunde von Enrico? Nein, war er auch nicht. Hat Schnitzereien was mit Messer zu tun? Mit Messer? Ja, wer schnitzt denn was? Oder was kann man denn schnitzen? Na, irgendwas aus dem Holz schnitzen. Ja, genau. Wer schnitzt oder... Na, Enrico schnitzt. Ja, versuch doch mal rauszugehen, was Enrico für einen Beruf hat, zum Beispiel. Tischler. Richtig. Er schnitzt quasi Figuren. Okay. Ja? So, habt ihr doch schon mal einen Ansatz. Jetzt könnt ihr vielleicht noch rauskriegen, wo er herkommt, aber ich... War Klaus ein Baumstamm? Nein. Klaus. Enrico in seinen Figuren. Wohnte Klaus und Enrico in einem Haus? Nein, die kannten sich ja nicht. Ach so. Na, die kennen ja auch nicht alle. Du kannst im Haus wohnen. Nein, die haben sich nie gesehen. Ein Tüftler. Macht Enrico das berufsmäßig? Ich gehe davon aus, ja. War Enrico erfolgreich mit seiner Tischlerei? Das kann man absolut bejahen. Absolut bejahen. Genau das ist ja auch der Grund, warum Klaus sterben musste. Also ich sag nochmal, weil Enricos Schnitzereien so beliebt waren, musste Klaus sterben. Konnte Klaus auch? Doch. Auch schnitzen? Nein. Also zumindest steht es ja nicht und es hat auch damit nichts zu tun. Hatte Klaus eine Frau? Steht ja auch nicht, also kann ich dir die Frage nicht beantworten. Also ist es kein Beziehungsdrama? Nein. Kein Beziehungsdrama zwischen Klaus und Enrico. Er war erfolgreich. Nee, Tischler. Sondern mit einer dritten Frau. Genau. War erfolgreich, Klaus. Er verkauft es auch, seine Schnitzereien? Wer, Enrico? Ja. Ja. Versucht mal rauszukriegen, wo Enrico quasi wohnt. Weil das ist auch noch ein interessanter Fakt, denn kommt man vielleicht dahin? Hat Enrico seine Wohnung bei seiner Werkstatt? Keine Ahnung. Tut nichts zur Sache. Wohnt ja auf dem Land? Das steht ja auch nicht, aber geht schon in die richtige Richtung. Also versucht man nicht so, ja, so speziell, sondern mehr weitläufig zu erahnen, wo Enrico wohnt. Quasi. Im Wald? Nein. Hat er ein eigenes Zuhause? Das steht hier nicht. Aber er versucht es mal ein bisschen nicht zu. Hat er eine Wohnung oder hat er ein Haus? Hat er eine Wohnung? Nicht speziell, denke ich. Genau, nicht so speziell. Noch weiter. Ja, versucht mal. Und ja, in Deutschland. Das geht schon in die richtige Richtung und das kann ich dir sagen, nein. Okay. Regional. In Europa? Also ich, nein, aber Europa solltest du dir mal im Hinterkopf behalten. Also bei Enrico denkt man jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt an die Gegend, wo er herkommt. Asiate. Nein, das ist nicht im asiatischen Raum. Hä? Muss doch Klaus sterben. Klaus sterben. Also außerhalb Deutschland, außerhalb Europas ist schon mal gut. Amerika? Sag mal so, es ist dann, wenn ihr schon wisst, er ist nicht in Europa, dann ist es letztendlich auch nicht so wichtig, dass ihr wisst, wo er wohnt, sondern versucht mal jetzt darauf zu kommen, was Klaus seine Rolle ist. Ach so, okay. Ich habe ja gesagt, behaltet Europa im Hinterkopf. Klaus wohnt in Europa, wohnte in Europa. Klaus wohnt in Deutschland? Dann ja erstmal Europa. Also man könnte das sagen, ja, aber man könnte auch sagen, nein. Also je nachdem, wo man die Situation sieht, also wo der Klaus sterben musste quasi. Aber das wusste am Ende... Ist Klaus nicht zu Hause gestorben? Nein, er ist nicht zu Hause gestorben. Also ja, er ist nicht zu Hause gestorben, muss man ja sagen. Okay. Oder nein, er ist nicht zu Hause gestorben. Ist Klaus ein Mensch? Ja. Ein Mensch wie du und ich. Okay. Ja, der hat irgendwas gemacht, der Klaus. Und der musste sterben. Klaus wollte auch so erfolgreich sein mit seinen Schnitzereien. War Klaus auf dem Weg zur Arbeit? Geht in die richtige Richtung. Wenn du das noch ein bisschen konkreter formulieren kannst. Klaus. Also Arbeit ist schon mal gut. Er war nicht auf dem Weg zur Arbeit, sondern er war auf der Arbeit. Hat Klaus was mit Bäumen zu tun? Nein. Ist er Lastwagenfahrer? Nein, aber ich ahne schon, er kommt langsam in die richtige Richtung. Weil Enricos Schnitzereien so beliebt waren, musste Klaus sterben. Puh. Und wir haben ja gesagt, Enrico kommt nicht aus Europa. Also Versand oder irgendwie Transport. Ja, ist schon sehr Transport. Heiß. Sehr heiß, du. Transport. War Klaus mit dem Transport von Gütern vertraut? Sehr heiße Spur. Oh, aber man muss dazu sagen, der Duck schmult immer auf meinen Zettel. Ja, ich muss halt. Ich möchte mich halt einfach nur mal wiedergeben. Ich möchte mich hier halt einfach auf Tatsachen beruhen. kann ich nie halt immer im Kopf bewahren. Ja, ich wollte es auch einfach nur mal zu Protokoll geben. Ah, ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, die Leute dürfen halt ein super Gedächtnis. Ja. Aber das hat er gar nicht. Kein ja. Mich. Also, du versuch doch daraus jetzt mal ein paar Fakten zu basteln. Enrico macht beliebte Schnitzereien. Und er hat das verpackt, genau, war es versandfertig gemacht worden, seine Schnitzerei? So könnte man es sagen, ja. Hat er das vorbereitet, den Versand? Ja, könnte man auch so machen. Wurde aus Versehen Klaus in ein Päckchen mit eingebaut? Nein, das auf keinen Fall. Hat das was mit... Jetzt, hat er Berührung mit Wasser bei seiner Tätigkeit? Der Klaus. Ja. Er arbeitet zwar im Trockenen, aber Wasser sieht er auch sehr viel. Wasser sieht er auch sehr viel. Jetzt solltest du ja eigentlich schon wissen, was Klaus macht. Klaus ist Kapitän auf dem Schiff. Nein, das ist er nicht. Sägewerk? Nein. Auch nicht. Denken Sie, ihr seid ganz dicht dran. Ihr müsst jetzt nur den richtigen Gedanken fassen. Bäume, Versand. Ja, Versand ist schon gut. Transport, Versand hast du gesagt. Nur wo arbeitet Klaus? Also nicht am Meer. In dem Sinne kann man schon sagen am Meer. Aber wo denn genau? Am Kanal. Mag sein, aber das suche ich nicht. Unterwasser oder Oberwasser? Oberwasser. Klaus ist in einer Firma beschäftigt. Garantiert. Die Bäume zu. Auf dem Floß arbeitet ganz er. Ganz trivial. Wenn er die Lösung hat, werdet ihr euch einen Kopf haben. Wasser ist ringsrum. Auf der Insel. Die Schnitzereien, die waren so beliebt. Und Bäume. Der war nicht in Europa, der Enrico. Vorhin habe ich aber gesagt. Merkt euch Europa, das ist ein gutes Stichwort. Steht auf dem Zettel. Ja, was will man denn, wenn man ganz tolle Kunstwerke geschnitzt hat? Was soll denn damit passieren? Die müssen zum Kunstwerke sollen verschifft, also zum Kunden kommen. Ja. Die müssen verschickt werden. Genau, und Simone hatte gerade noch ein anderes Wort auf dem Lippen. Verschifft. Ja, und wo arbeitet der Klaus? Ja, ich sag auf dem Schiff. Am Hafen. Am Container. Er ist ein Hafenmitarbeiter. Genau. Ach, so. War eine schwierige Geburt. Also? Ein Hafenmitarbeiter. Und er hat damit zu tun, weil. Weil Enrico Schnitzereien so beliebt waren, musste Klaus sterben. Jetzt haben wir schon gesagt. Ist Enrico bei seiner Arbeit ums Leben gekommen? Nee, Klaus ist es. Klaus. Richtig. Ja, ich hab mir im Zettel geguckt. Und jetzt bist du ganz dicht dran an der Lösung. Also war das jetzt ein Ja? Ja. Okay. Hat er irgendwo reingegriffen, wo er nicht hätte reingreifen sollen? Nein. Was macht man? Hat sein Unfall was mit Containern zu tun? Ja. Ist ein Container auf ihn draufgefallen? Nee, er wollte in den Container reingucken, ob alles okay ist. Dirk hat gefragt, ob der Container sozusagen ihn verletzt hat. Ja. Ihn getötet hat. Genau. Ja, und genau das ist die Lösung. Weißt du? Ja. Runtergefallen oder was? Vom Kran oder vom LKW. Ja, das Seil ist gerissen. Der wurde zerquetscht. Oh. Verband, scheiß tot. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und ich lese nochmal die Geschichte vor. Also, weil Enricos Schnitzereien so beliebt waren, musste Klaus sterben. Und die Geschichte dazu ist, Enrico ist ein mexikanischer Figurentischler. Seine Schnitzereien waren in Europa so beliebt, dass ein Container voll verschifft wurde. Der Hafenarbeiter Klaus kam dabei um, da beim Verladen das Seil des Containers riss und ihn zerquetschte. Und denkst du, im weitesten Sinne, was hat der Hafenarbeiter? Genau. Mit dem das ist halt der Kniff bei diesen Black Stories. Mhm. Letztendlich hinterher denkt man, super einfach eigentlich. Aber ehe man darauf kommt. Und das hat sich der Jan B. selber ausgedacht. Das hat sich der Jan B. ausgedacht. Ich finde eine sehr schöne Geschichte. Ja. Und hat euch ordentlich ins Schwitzen gebracht. War meine erste Geschichte. Danke, Jan. Ja. Super, Simone freut sich, Dirk freut sich auch. Ja. Und Jan, du kannst dich auch freuen, denn du bekommst ein Kartenspiel der Black Stories. Wird dir zugeschickt vom Moses Verlag. Und weil wir heute bei Simone und Dirk zu Hause sind, bekommt ihr natürlich auch was. Und zwar auch ein Kartenspiel. Und dazu haben wir noch ein paar Merchandising-Artikel. Oh, dankeschön. Vielen Dank. An euch natürlich der Aufruf, schickt uns weiterhin Black Stories. Wir wollen eure Geschichten haben. Ansonsten müssen wir halt die regulären Geschichten spielen aus den Kartenspielen. Und ja, wie ihr uns erreicht, das wird euch Simone jetzt sagen. Denn, ich gebe mal die Kontaktmöglichkeiten. Simone hört ja unseren Podcast regelmäßig, die kennt sich ja da aus. Und die wird euch jetzt sagen, wie ihr uns erreichen könnt. Bitte, Simone, Bühne frei. blog@juba.de? Ja. Ein bisschen mehr Spaß hier. Dann gibt es da ein Kontaktformular. Genau. Und? Womit ihr beim Stefan rauskommt. Eine Kommentarfunktion. Genau, jeder Beitrag hat eine Kommentarfunktion. Und ja, mit blog@juba.de, damit ist natürlich unsere E-Mail-Adresse gemeint. Schreibt uns oder ruft uns an, Simone. Unter welcher Nummer? 030 für unser schönes Berlin. Ja. Die 20-23-68-03. Genau. Oder 202-36-803. Sehr schön. Und dann landet ihr auf unserer Mailbox und vielleicht spielen wir ja mal eure Story, wenn ihr uns die vorgelesen habt. Na? Macht einfach mit. Richtig. Probiert. Schickt uns eure Story. Und dann kommt vielleicht Dirk und Simone auch nochmal zum Zug. Klar. Ja. Ja. War sehr schön, dass ihr dabei wart bei dieser Folge. Und wir hören uns im nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt, eure Black Story für euch zum Lösen. Macht euch bis dahin eine schöne Zeit und wir verabschieden uns jetzt. Wir hören uns. Genau. Tschüss. Danke Simone, danke Dirk. Danke Stefan. Tschüss. Tschüss. Der Black Stories Podcast bei blog.juba.de. Jeden Monat neu. Macht einfach mit. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Alle Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.